in die bereits vorhandenen schulorganisatorischen Formen. Da gießen wir jetzt Tag für Tag, von Verordnung zu Verordnung, von Gesetz zu Gesetz, in jede Unterrichtsstunde, jedes Schulhaus, jedes Fach, jede Methode, in alles, was überhaupt mit der Erziehung was zu tun hat, gießen wir den neuen Geist hinein. Ich kann es mir schenken, darauf hinzuweisen, was nun in den einzelnen Fächern alles getan werden muss. Ich möchte nur behaupten, dass es nahezu kein einziges Unterrichtsfach gibt, keine einzige erziehliche Maßnahme gibt, die nicht unter diese großen Parolen Rasse, Wehr, Persönlichkeit und Religiosität, Volk und Gott zu stellen wäre. Alles ist auf diesen Zentralpunkt, auf diese Zentralkräfte, Richtung und zielgebend einzustellen.